Ja, dann begrüße ich Sie alle recht herzlich heute Abend hier zu unserem Vortrag 40 Jahre Islamische Revolution im Iran. Ganz besonders freue ich mich, heute hier den Referenten Daniel Kazar bei uns begrüßen zu dürfen. Herr Kazar schreibt oder hat geschrieben bereits einige Artikel für die linke Wochenzeitschrift, die Wochenzeitung Jungle World, aber auch für die Saint-Phrase, die Zeitschrift für Ideologiekritik. Außerdem ist von ihm ein Buch angekündigt, ich formuliere es mal so, im Saira, im Freiburger Saira Verlag, die suspendierte Gattung. Ich weiß nicht, ob da noch ein kleiner Werbeblock im Rahmen deiner Ankündigung erfolgt, muss aber auch nicht sein. Also sprich, publizistische Tätigkeiten sind vorhanden. Und er ist ein Experte, wenn ich das so formulieren darf, für die Geschichte, aber auch Gegenwart dessen, wird uns da heute in einem etwa 90-minütigen Vortrag darüber berichten und nicht nur in Anführungszeichen über die Verhältnisse im Iran selbst sprechen, sondern auch, was das Ganze mit der Situation hier zu tun hat, also sprich die Kollaboration, ich würde sagen, parteiübergreifend der deutschen Politik mit dem iranischen Regime und die Hoffnung, die wir hier auch mit dieser Veranstaltung verknüpfen. Und wenn ich wir sage, fällt mir ein, ich darf Sie begrüßen im Namen der Association contre la Barbarie als veranstaltende Gruppe hier heute Abend. Zielstellung der Veranstaltung ist es zum einen, ich denke mal, auch durchaus abweichend zur allgemeinen Berichterstattung zur Islamischen Republik Iran, hier mal einen kritischen Blick aus linker Perspektive drauf zu werfen und eine in meinen Augen vernünftigere Position dazu zu formulieren, als man sie landläufig so medial lesen kann oder hören kann, und vielleicht auch Menschen in Kontakt zu bringen, die eine ähnliche Sicht auf die Verhältnisse dort teilen. Und es wäre natürlich schön, wenn man auch im Nachgang vielleicht auch gemeinsame Aktivitäten entfaltet. Und da komme ich jetzt zu einem Werbeblock. Ich habe das vielleicht vorbereitet, ich muss hier an den Nachbartisch mal gehen. Diese gemeinsamen Aktivitäten könnten beispielsweise, wer das demonstrieren mag, sehr konkret aussehen. Es gibt seit, ich weiß gar nicht wie lang, aber einmal jährlich in Berlin, aber auch in Wien, den sogenannten Al-Quds-Tag. Der wurde meines Wissens auch vom iranischen Regime quasi ins Leben gerufen. Also sprich, ideologisch geht es darum, dass hier das, ja, ich spitze mal zu, Israel von der Landkarte getilgt werden soll, und dort marschieren dann quasi die Gegner Israels aus unterschiedlichsten Zusammenhängen. Das geht dann von, ich sag mal, traditionslinken Stalinisten bis hin zu ebenfalls in ihrer Tradition stehenden hiesigen Rechten, über eben natürlich dann islamistische Strukturen, die dort gemeinsam gegen Israel auf die Straße gehen in Berlin. Und da kann man gegen demonstrieren, da gibt es dann eine antifaschistische Demonstration, und dort könnte man beispielsweise die gemeinsame Reise antreten. Außerdem möchte ich Werbung machen für eine Veranstaltung, die den Titel No More Lies trägt. Lies ist in dieser Schreibweise doppeldeutig, denn es erinnert an die vielleicht bekannten Lies-Stände. Das war vor einiger Zeit mal auch medial wahrnehmbar, dass maßgeblich salafistische Gruppierungen, ich denke hauptsächlich in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, ob es in anderen Ländern auch der Fall war, gratis Koranverteilungen gemacht haben, soweit so legitim wegen mir, aber wenn ich sage salafistische Gruppierung, dann ist eben das Koranverteilen dort auch mit einer Zielstellung verknüpft, die alles andere als links ist. Und daran anknüpfend haben sich hier Menschen aus Berlin verdient gemacht, die Broschüre ist auch dort zu finden, No More Lies, wo sie sich mit der salafistischen Ideologie auseinandergesetzt haben und dabei, wie ich finde, auch sehr vernünftig herausgestellt haben, die Religion ist ja älter, also die ist 1300 Jahre nun schon alt. Und warum ist das aber gerade jetzt so attraktiv, auch für Menschen, die eben hier in dieser Gesellschaft geboren und groß geworden sind, Und das hat dann also auch was mit der Gesellschaft zu tun, wie sie aktuell verfasst ist und dementsprechend auch mit dem Kapitalismus und den Ohnmachtserfahrungen, die Menschen in dieser Gesellschaft machen. Und vor dem Hintergrund gibt es dann hier eine linke Kritik an salafistischer Ideologie und natürlich ganz traditionell am Ende die Frage, was tun? Und da will ich nicht vorweggreifen, sondern sagen, es wäre schön, wenn sich am Freitag, den 21. Juni um 20 Uhr möglichst viele Menschen hier im Freiraum Hameln, also in der Nähe befindlichen Freiraum Hameln einfinden, um sich gemeinsam mit diesem Thema auseinanderzusetzen. Und auf die Gefahr hin, dass es jetzt hier den Eindruck macht, wir befassen uns ja nur noch mit islamistischen Strukturen. Aber es spricht überhaupt nichts dagegen, das als Linke zu tun, denn es sind Feinde der Freiheit und als Freunde der Freiheit sollte man sich mit denen natürlich auseinandersetzen. Wollen wir auch im Juli dieser Thematik treu bleiben, und zwar am 22. Juli, ebenfalls um 20 Uhr im Freiraum Hameln, wird es unter dem Titel »Niemand kann auf Dauer eine Maske tragen, türkische Faschisten in Deutschland« ebenfalls einen Vortrag geben. Da kommt eine, Vorsicht, kommunistische Gruppe aus Kassel, die Raccoons, also die Waschbären, die ebenfalls mit einer hervorragenden Broschüre sich mit eben genau diesen türkisch-faschistischen Strukturen in Deutschland auseinandergesetzt haben. Welche Organisationen gibt es, welche Symbole, welche Personen stehen da ideologisch im Hintergrund, auf die sich die Leute berufen, und auch da die dramatische Feststellung, inwiefern kollaboriert aktuell mehrheitlich die deutsche Politik parteiübergreifend mit genau diesen Strukturen aus einem vielleicht falsch verstandenen Antirassismus. Also richtigerweise ist man gegen die Diskriminierung von Menschen aufgrund ihrer Herkunft, ihrer Geburt, ihres Aussehens, soweit linker Konsens, aber das spricht sie nicht frei, für ihre Ideologie kritisiert zu werden. Und genau wie sowas aussehen kann, werden die Menschen hier aus Kassel uns am 22.07. Hoffentlich interessant zeigen und was man dem entgegensetzen kann. Außerdem, und damit komme ich gleich zum Schluss, möchte ich dazu einladen, im Nachgang der Veranstaltung vielleicht nochmal den Infotisch aufzusuchen und sich mit Material einzudecken, vielleicht auch per Kontaktdaten zu hinterlassen, damit wir zukünftig direkt über die Veranstaltung dann informieren können, oder vielleicht auch mal, wenn wie jetzt diese Demonstration hier eine lohnenswerte Aktionsmöglichkeit besteht, um sich den Verhältnissen da in den Weg zu stellen oder quasi für das Bessere auf die Straße zu gehen. Würde mich freuen, wenn da vielleicht ein paar Namen in der Liste hinterher stehen. Und nochmal der Tisch. Die Veranstaltung ist prinzipiell kostenlos. Niemand soll hier die Information verwehrt bleiben, weil er oder sie nicht über das notwendige Kleingeld verfügt. Wer das aber tut, der ist herzlich eingeladen, dem Referenten hier im Nachgang der Veranstaltung eine Spende zukommen zu lassen. Und damit würde ich jetzt erstmal schließen und übergebe das Wort an Herrn Kasar und freue mich auf den Vortrag. Dankeschön. Ja. Herzlichen Dank. Ja, es freut mich, bei euch hier in Hameln sein zu können. Kann man mich gut verstehen hinten? Ja, super. Ist das Mikrofon an? Ja. Ja. Ich beginne mit einem Zitat aus einer Bundestagsdebatte vor knapp einer Woche. Wer den Namen des Abgeordneten und der Parteizugehörigkeit, zu dem Namen komme ich später. Zitat Beginn. Auch die iranische Regierung wird nicht mehr glauben, dass Europa den US-Sanktionen noch etwas entgegensetzen kann. Warum sollten sie eigentlich das Abkommen weiterführen, wenn gleichzeitig deutlich wird, dass die Europäer sich ebenfalls nicht daran halten wie die Amerikaner? Warum haben sie denn nicht eigentlich die Möglichkeiten ausgenutzt? Haben sie etwa mit den Sparkassen in der Bundesrepublik gesprochen, die ja nun weniger Geschäfte mit den USA machen, um dort möglicherweise wenigstens den Zahlungsverkehr aufrechtzuerhalten? Nein, die Bundesregierung hat in der Frage der Einhaltung des Abkommens total versagt. Dieser Politiker beendet seine Rede mit dem Satz: Machen Sie uns nicht zur amerikanischen Kolonie. Der Abgeordnete heißt Klaus Ernst, war früher Parteimitglied der SPD und später an der Seite Oskar Lafontaines Mitbegründer der Partei Die Linke. Und es ist erstaunlich, wie ein Linkspolitiker über den Iran nur sprechen kann in projektiver Absicht, also indem er sich nämlich auch selbst zum Objekt einer imperialen Ambition der US-amerikaner Macht. Natürlich kann man vieles kritisieren an der US-amerikanischen Iran-Politik, die nämlich auch darin besteht, vor allem in der Parteinahme mit Saudi-Arabien, den großen regionalen Konkurrenten für den Iran. Aber diese Kritik, kommt sie nun eben von Klaus Ernst oder eben auch von anderen Politikern, in der Sprache unterscheiden sie sich durchaus, aber in dem konkreten Inhalt kaum. Wird der Iran immer mehr oder weniger als ja irgendwie ein Opfer stilisiert, was ja durchaus für Unfrieden sorgt in Syrien und Jemen, aber dass man eben nur mit ein wenig Entgegenkommen und Streicheln und eben ganz konkret mit Handel besänftigen könnte. Nirgendwo in keiner der Reden, sei es nun von der FDP, der AfD oder eben der Linkspartei, ganz zu schweigen von den Regierungsparteien, der SPD und der CDU, hört man so etwas von Empathie für das, was im Iran passiert und für die Menschen, die unter diesem Regime leiden. Die 40 Jahre islamische Revolution waren vor allem 40 Jahre totalitäre Formierung, die, und das kann man heute glücklicherweise konstatieren, nicht ganz so erfolgreich war, wie es sich der Staatsgründer und der Anführer der islamischen Revolution, Ayatollah Khomeini, versprochen hat. Ich gehe jetzt zu Beginn meines Vortrages zurück in die 60er, 70er Jahre bis ins Revolutionsjahr 1979, um ein bisschen deutlich zu machen, wie ein Staat wie der Iran, der durchaus zu jenen Entwicklungsstaaten gehört in den 70er Jahren, mit relativ guten Erfolgsprognosen mit Hinblick auf die sogenannte nachholende Modernisierung, wie in jenem Staat eben ein solches Regime sich etablieren konnte. Mit dem Beginn der 1960er Jahre lancierte das Schah-Regime eine Bodenreform. Sie versprach, die unter dem Diktat der Fronherren dahin lebenden kleinbäuerlichen Parzellen zu Herren ihrer eigenen Parzelle zu erheben. Das alleine empörte einen jeden Kleriker. Da muss man sagen, dass der Klerus auch unter der Herrschaft der Schahs immer eine wesentliche sozioökonomische Funktion hatte, als zum einen größter Landbesitzer, aber auch eben als zentrale Institution zur moralischen Erbauung. Und viele jener Kleriker eben denunzierten diese Landreform etwa, indem sie sagten, dass die Konfiskation vom Boden eine Sünde sei und dass jedes Gebet sowie jede rituelle Waschung, die auf einem solchen Boden vorgenommen werden, wider Gott seien, also Sünde. Die Bodenreform zerschlug das Feudale im Interesse eines agroindustriellen Produktionsverhältnisses. Sie fungierte also als Integrationsform der iranischen Ackerscholle in den Weltmarkt. Das Diktat der Feudalherren war zwar eliminiert, die kleinbäuerliche Existenz aber darbte weiter. Die eigene Parzelle schrumpfte auf wenige Hektar Boden, während die Kompensationen in Geldform an den Staat, ihren vermeintlichen Befreier, sie erdrückten. Hatten noch die Feudalherren, so despotisch sie auch waren, die Saatfrucht, das Zugvieh und Ähnliches den ihnen Hörigen überlassen, manche von ihnen auch Investitionskredite gewährt und die Vermarktung des Mehrproduktes übernommen, so war nun die vom Fronzwang befreite parzellenbäuerliche Existenz beherrscht vom Zwang, dem selbst nachzukommen, um in der Konkurrenz zu überleben. An eine Mechanisierung der Produktion war dabei nicht zu denken, denn ihre beschämende Kreditmoral war ihnen eingebrannt wie ein Stigma. Allein die Parzelle garantierte also keine Reproduktion und so wurden aus den Kleinbauern Flüchtige nach einer kapitalproduktiven Funktion irgendwo anders. Sie stoßen zu jener Masse an bodenlosen, bäuerlichen Existenzen hinzu, die weder Halb- noch Unterpächter waren und somit von der Agrarreform sowieso ausgeschlossen. Jene Gruppe allein potenzierte sich zu Beginn der 1960er Jahre, also noch vor der Bodenreform, auf bis zu 60% der ländlichen Population. Alles in allem also äußerte sich die Befreiung der kleinbäuerlichen Existenz durch die Bodenreform als ihre Vernichtung im Interesse einer Industrialisierung der Agrarproduktion. Und so eskalierte in jenen Jahren die Binnenimmigration etwa aus den südöstlichen oder den westöstlichen oder kurdischen Provinzen in die nördlichen. Die noch zwischen Dorf und Stadt lavierenden Flüchtigen hofften, von der industrialisierten Landwirtschaft absorbiert zu werden, doch die Modernisierung, von der sie selbst ausgesperrt waren, verdeutlichte nur ihre Überflüssigkeit. Vor allem die Hauptstadt Teheran schwoll Jahr zu Jahr auf weitere Slums an, sodass noch zwischen Gräbern auf den Friedhöfen die Davongezogenen hausten. Es war die islamische Caritas, also der Sozialapparat der Mullahs, die jene Flüchtigen auflas, die in die Städte drängten und dort noch von fataler mit ihrer Funktionslosigkeit vor dem Kapital und dem Weltmarkt konfrontiert waren. Nicht, dass diese Caritas ihren Hunger stillte, warb sie doch mit heiligen Versen und einem Vertragsverhältnis, zu dem ein jeder kam, der absolute Loyalität versprach. Das nämlich des klerikalen Agitators mit seinem Brüllvieh. Das feudale Verhältnis, was eben durch diese Bodenreform gesprengt werden sollte, verdichtete sich nun eben in dem Verhältnis zwischen Mullah und Gläubigen. Also zwischen jenen, die abhängig waren von den Suppenküchen der Moscheen und der vormals, eigentlich bis heute, größten agrarischen Feudalgruppierung, nämlich dem Klerus selbst. Ihr Totengesang der Mullahs, weder östlich noch westlich, wir sind islamisch, wurde nunmehr zum regressiven Konter auf diese beschädigte Modernisierung in den Jahren vor der Revolution. Die ideologische Richtlinie war dabei von Beginn an, man kennt es bis heute, projizierte Aggression sowie antisemitische Krisenexorzierung, aber eben auch stellvertretend Krisenaustreibung anhand anderer Minderheiten, wie etwa die Baha'i, eine religiöse Minderheit im Iran. Diese projizierte Aggression funktionierte immer quasi als staatsgewordene verfolgende Unschuld. Also das iranische Regime hat im selben Moment sich immer als Opfer gesehen, einer imperialen Intrige, Verschwörung mit ihren unterschiedlichsten Agenten, etwa die Kommunisten oder die, wie bereits genannte, religiöse Minderheit der Baha'i oder der iranischen Juden etc., oder geopolitisch reproduziert eben auch Israel. Während das Regime selbst oder eben in den Jahren vor der Revolution die Mullahs um Ayatollah Khomeini ihre Aggression nie zurückhielten. Sehr leicht zu zeigen ist das etwa an einem Ereignis aus dem Jahr 1978, also ein Jahr vor der Revolution, in den Augusttagen 1978. Übrigens im Jahrestag des Putsches gegen Mossadegh, einen Nationaldemokraten aus den 50er Jahren. An jenem Tag brannte ein Kino in der südwestlichen Stadt Abadan in der Provinz Khuzestan, wo auch viele iranische Araber leben. brannte dieses Kino aus. Über 400 Menschen verbrannten an jenem Tag. Wenige Tage später verdächtigte Ayatollah Khomeini den Schah persönlich für diesen Brandmord verantwortlich zu sein. In enger Absprache mit der nationalreligiösen Opposition wurden die Verbrannten nun als Märtyrermaterial verwertet. Eine Strategie, die die Getreuen um Ayatollah Khomeini im Iran, wie aber auch später im Libanon mit der Hisbollah, noch zu perfektionieren wussten. Die linken Genossen der Tudeh-Partei etwa schlossen sich dieser Mobilisierung an. Der Schah sah sich angesichts der Massenaufmärsche gezwungen, dem Klerus entgegenzukommen. Etwa durch seine Personalpolitik, so ernannte er Sharif Imami zum Premierminister, der selbst als jemand gilt, der eine gute, enge Bindung hat zum Klerus. Doch auf die Politik der sogenannten nationalen Versöhnung, die ja auch etwa darin bestand, dass islamistische Attentäter und Fanatiker aus der Haft entlassen worden sind, half nicht. Am 14. September 1978 sprach Khomeini über die systematische Demoralisierung der muslimischen Jugend durch das Schah-Regime. Die Kino sei ein, Zitat, imperialistisches Zentrum der Prostitution, das der Jugend jede Moral austriebe. Khomeini weiter, der Klerus müsse nicht dazu aufrufen, es wisse jeder, dass diese Zentren der Unmoral brennen müssen. Im selben Moment schritt er aber ab, dass der Brandmord auf seine Kappe ging. Vielmehr war dieser Brandmord in Abadan ein Manöver des Schah-Regimes, um den Islam zu diffamieren. Khomeini bekam es also hin, im gleichen Moment zu einem Brandmord aufzurufen, dass die Kinos als Zentren der Unmoral und der Prostitution brennen müssen und im selben Moment sich aber zu sich selbst und den Islam als Diffamierungsopfer des Schah-Regimes zu sehen und zu stilisieren. Und bei den Hinterbliebenen der Verbrannten äußerte sich jedoch mehr und mehr Skepsis. Ein islamisierter Kleinkrimineller, der aus den lokalen Heroinhöhlen in die Moschee flüchtete, konnte es sich nicht für sich behalten. Und es dauerte nicht lange und ein jeder wusste in der Stadt, dass er und seinen Kumpan den Brand gelegt hatten. Wie selbstverständlich sprach er von seiner Radikalisierung in der Moschee, und dass es ihn zu mehr drang, als Khomeini-Propaganda aus dem Iran in den Iran zu schmuggeln. Doch das Schah-Regime, das ihn in Haft nahm, zögerte bis zum Ende, den Kontakten des redseligen Kleinkriminellen zum Klerus nachzugehen. Unter der Beschwichtigungspolitik von Sharif Imami verbot man sich über die große Angst, die mit dem islamistischen Rollback zu drohen schien, zu sprechen. Jedoch nach der islamischen Revolution dauerte es nicht lange und die auf Aufklärung beharrenden Hinterbliebenen der Verbrannten wurden als Feinde der Revolution denunziert. Als sie etwa in Sitzstreik gingen, prügelte die Hisbollah, die wenig später nach der Revolution gegründet worden ist von Ayatollah Khomeini, als die einzige Partei Allahs, als überhaupt die einzige Partei, die nach Khomeini zu existieren hat, wieder und wieder auf sie ein. Am 18. August 1980, am zweiten Jahrestag des Brandes, kam es zu größeren Protesten in der Stadt. Das Regime mobilisierte als Konter zu einem Großaufmarsch am darauffolgenden Tag unter dem Banner Amerika ist unser Feind. In diesem Gebrüll Tod Amerika oder Tod Israel, was man bis heute kennt, etwa vom Al-Quds-Tag, der bereits im ersten Jahr nach der Revolution, also im August 1979, von Khomeini aufgerufen worden ist, als der zentrale, wesentliche Tag der Mobilisierung der Muslime zur Befreiung Jerusalems, Al-Quds ist arabischer Name für Jerusalem. In diesem Gebrüll eigneten sich jene, die zuvor eben nichts hatten, die Stärke der Masse an. In dieser Masse erfuhren sie Funktionalität für die Masse. Außerhalb der Masse blieben sie jedoch hungrige Existenzen. Die Identifizierung mit allen anderen in der Masse, mit den nächsten Konkurrenten, funktionierte noch in den frühesten Momenten dieser konformistischen Revolte nie anders als durch die Entzweiung der menschlichen Gattung in Gläubige und Ungläubige. Nämlich eben durch die Projektion auf etwas der Masse Äußerliches oder scheinbar Äußerliches. So bereits etwa am 3. Juni 1963, während Ashura, also den größten, wichtigsten schiitischen islamischen Feiertag, assoziierte Ayatollah Khomeini den Despoten, also den Schah, mit Yazid, dem Mörder, dem historischen Mörder des Imams Hussein, um dann auf den wahren Verschwörer gegen islamische Souveränität zu sprechen kommt. Zitat: Israel ist dagegen, dass im Iran die Gesetze des Korans, also die Scharia, gelten. Doch diese Exorzierung der Krise, diese Austreibung, war nur simuliert, etwa anders im Vergleich zu den nazifizierten Deutschen, zum Nationalsozialismus, konnte der Iran der Ayatollahs nicht die Überflüssigkeit der Subjekte stunden, indem er sie als Behälter höherer Produktivität rassifizierte und verstaatlichte und als dann die eigene Krise den anderen Nationen aufhalste. Dem Iran vermisst es dazu an der industriellen Potenz. Nicht im Kahlfraß der anderen, wie bei den Deutschen, vielmehr im provozierten Tod der mit ihm total Identifizierten, hob der islamistische Souverän die Wertlosigkeit der Unterdrückten vor dem Kapital auf. Und es begann alles im achtjährigen Menschengemetzel mit dem Irak von 1980 bis 1988. Hierin nahm der Iran wieder eine Funktion im Universalsystem des Kapitals ein. Beide, der Iran der Ayatollahs, wie auch der Irak unter Saddam Hussein, verschlungen Massen an tödlichem Material, das von den Märkten ohne Engpässe in die Frontgräben nachgestopft worden ist. Beide, der Irak wie der Iran, fungierten als Subjekte eines grandiosen Petro-Dollar-Recyclings. Sie kauften etwa die tödlichen Waren gegen Dollar. Um diese zu realisieren, überschwemmten sie die Märkte mit ihrem Rohöl. Das Geld blieb also etwa in der bayerischen Provinz oder wo noch für das Mohren produziert worden ist, während an der Front das Eingekaufte im schwarzen Qualm aufging. Die islamistische Märtyrerproduktion unter den Ayatollahs radikalisierte also die Konfrontation der Subjekte mit ihrer Funktionslosigkeit vor dem Kapital und dem Weltmarkt, indem sie diese mit dem Nix konfrontierte, also den Tod, als Märtyrer. Die Islamische Republik eskalierte also so das subjektlose Subjekt zum Märtyrer, zum, wie es in einem bekannten, prominenten Schlachtgesang der Ayatollahs heißt, zum Staubkorn des Vaterlandes, das eben Funktionalität nur noch im selbstmörderischen Tod für den Imam realisiert. Das ist etwa der Emanzipationsprozess der Volksklassen, den etwa während der großen Proteste 2009 ein sogenannter Iran-Experte in der linksdeutschen jungen Welt dem Iran diagnostizierte. Also die Korruptierung durch Prämien bei absoluter Loyalität, das Verschwindenlassen der Jugend in Milizklüften und der Tod als Märtyrer für jene, die zuvor nichts hatten. Besonders grausam wurde dies deutlich etwa in der sogenannten iranischen Variante der Ein-Kind-Politik, bei der das Regime Tausende von Kindern als Kamikaze-Kommandos rekrutierte. Sie wurden ihren Familien abgepresst und gezwungen, Tretminen zu neutralisieren. Also ich spreche immer noch von dem iranisch-irakischen Krieg bis 1988. Der Spiegel etwa erzählte im Jahr 1982 vom Unglück eines Halbwaisen namens Hussein. Wo er herkam, wurde jede Familie gedrängt, ein Kind abzutreten. Er, der unter einer Lähmung litt, war am leichtesten zu entbehren. Er überlebte die Kamikaze auf die irakische Frontstellung, kam also nicht ins Paradies, was ihm von den Mullahs versprochen worden ist, und geriet in irakische Gefangenschaft. Heute Dame in den iranischen Invalidendörfern, vor allem im Südwesten des Irans, also entlang der Grenze zum Irak, die Menschen dahin, nur gelegentlich funktionalisiert für die Aufmärsche des Regimes. Zitat: Wollt ihr etwa dem Islam und der Nation nur dienen, damit ihr euch die Bäuche füllen könnt? Zitat Ende. Bedachte im Jahr 1981 Ayatollah Khomeini die ihm Hörigen. Ich preise jenen 12-jährigen Helden, so Khomeini weiter, der sich Granaten um den Körper schnürte und sich unter ein Panzergefährt des Teufels Saddam schmiss. Zitat Ende. Er sprach von einem Jungen, der im Oktober 1980 an der Front sich selbst zur Explosion brachte. Nach ihm sind heute Kinderbibliotheken benannt und ähnliches. Die toten Märtyrer wurden nach dem iranisch-irakischen Menschengemetzel zur Drohung an die Lebenden, oder die Überlebenden, muss man sagen. Zitat: Mitleid mit den Feinden des Islams ist Naivität. Zögern hieße das reine, unbefleckte Blut der Märtyrer zu ignorieren. So wie der Ayatollah Khomeini im Jahr 1988, als er die Hinrichtung tausender politischer Dissidenten anbefahl. Alsdann scannten die Todestribunale die politische Identität der Inhaftierten. Antwortete jemand, er sei etwa bei den Volksmujahideen, wurde die Befragung abrupt beendet und das Exekutionskommando übernahm. Die Volksmujahideen wurden in der Fatwa Khomeinis namentlich als Heuchler, also jene, die nur vorgeben, Muslime zu sein, denunziert. Wer angab, er sei mit keiner oder einer anderen oppositionellen Partei assoziiert, also zumeist eine Partei aus dem linken Spektrum, die sich aufteilten in Parteien, die eben während der Revolution mit den Mullahs kollaborierten und eben aber auch Parteien, die von Beginn an das Regime kritisierten oder die ganz offensichtliche, nicht zu übersehenen Islamisierungstendenzen kritisierten. Wer also angab, mit keiner oder einer anderen oppositionellen Partei verbunden zu sein, wurde nach seinem Glauben gefragt: Bist du Muslim? Fastest du? Betest du? Oder liest du im Koran? Wer verneinte oder auch nur eine Antwort hinauszögerte, wurde in die Gefängnishöfe abkommandiert. Mindestens 4.000 Menschen, andere sprechen von 12.000 Gefangenen, wurden in jenem Jahr hingerichtet. Die zentralen, wesentlichen Formierungselemente der Islamischen Republik Iran ist eben, ich habe es versucht eben in den letzten Minuten deutlich zu machen, die Verherrlichung der Märtyrer, die Märtyrer gleichzeitig als Drohung gegen jede oppositionelle Bestrebung oder auch nur Regung einen Anschlag zu bringen. Man hört etwa ganz häufig, es gibt es ja so seit etwa 2 Jahren, das gab es auch zuvor, aber seit 2 Jahren kann man fast von einer Welle sprechen, wo viele iranische Frauen vor allem in den Großstädten auf der Straße ihr Kopftuch abnehmen oder es sehr, sehr, sehr freizügig tragen. Wo dann immer wieder es zu Konfrontationen kommt, zu Regimegetreuen, häufig auch mit Klerikern, also die dann auch die schiitische Robe tragen. Und ganz häufig wird den Frauen dann entgegengebracht, so ihr lästert damit oder ihr beschämt damit unsere Märtyrer. Also wir haben so viele Opfer gebracht im Kampf gegen den Teufel, Saddam und so weiter. Und mit eurer individuellen Freizügigkeit beschämt ihr und lästert ihr unsere Märtyrer und unsere Opfer, die wir erbracht haben. Also der Märtyrertod, der Tag für Tag von dem iranischen Regime propagiert wird, ist auch gleich immer eine Drohung an alle, die eben nicht bereit sind, für dieses Regime zu sterben und sich zu opfern. Gleichzeitig, und das gesteht die das ist jetzt eventuell ein bisschen pauschalisierend, aber ein Großteil der antiimperialistischen Linken gesteht das im Iran auch voll und ganz zu, funktioniert eben alles bei diesem Regime nur über diese projizierte Aggressivität. Also man sieht sich immer in jedem Moment als Opfer einer Verschwörung von außen. Es gab vor wenigen Tagen auch eine Äußerung vom iranischen Bildungsminister, der eben gesagt hat, dass es gab vor ein, zwei Wochen gab es so Tanzwettbewerbe an iranischen Schulen, wo dann eben auch junge Mädchen mit ihren Lehrern zum Teil so gefilmt haben, wie sie getanzt haben, zum Teil iranischer Popmusik. Popmusik kommt dann meistens irgendwie von Exil-Iranern aus Kalifornien, anderswo. Und wo dann so dann die erste Kritik kam und die ersten Drogen, also auch Drogen heißt dann auch immer direkt Drogen mit Verhaftung, und wo dann auch welche ganz bewusst jüngere Studentinnen oder Schüler solche Videos aufgenommen haben, zum Teil dann sich vermummt haben, aber das Kopftuch abgenommen haben und ähnliches. Und dieser iranische Bildungsminister hat dann eben gesagt, dass dahinter quasi nur eine Intrige ging, stehen könnte gegenüber dem Iran und eine Intrige eben von außen, um die Moral zu schwächen und ähnliches. Das Selbstwertgefühl ist also so schwach, dass man bei jeder kleinen individuellen Regung oder bei jedem kollektiven Unmut in der iranischen Bevölkerung direkt einen Angriff auf die eigene totalitär verstandene Identität versteht. Dabei ist es alles ein bisschen anders, wenn man sich so die letzten 50, 60 Jahre anschaut, wie viele antiimperialistische Linke den Iran sehen. Es ist häufig, und das Regime hat diesen Mythos auch immer wieder genährt, sieht man so die 79er-Revolution als Rache an dem, was vorher die westliche Politik dem Iran angetan hat. Und es wird dann häufig etwa der Putsch, ich hatte ihn vorhin nebenbei erwähnt, Mossadegh erwähnt, wo man dann eben sagt, sie rächen sich eben für diese ganzen imperialistischen Einmischungen in die iranische Politik. Das Erstaunliche ist nur, dass die Mullahs selbst und der Klerus selbst bei allen jenen Ereignissen, also vor allem auch bei dem Putsch gegen Mossadegh, selbst eine ganz wesentliche Funktion getragen hat. Und selbst bei der Etablierung der Dynastie der Pahlavi, also der Schahs, hatten die Mullahs eine maßgebliche Funktion. 1994 etwa brachte Reza Khan im iranischen Parlament, im noch jungen Parlament, die Idee einer iranischen Republik mit Blick etwa auf die Entwicklung in der Türkei. Ein Jahr zuvor wurde von Mustafa Kemal in der Türkei die Republik ausgerufen. Brachte er diese Idee ein und es waren in jenen Tagen die Mullahs, die in der Nationalversammlung den Boykott einer solchen Abstimmung über eine Republik organisierten und eben dafür agitierten, ein monarchistisches System zu etablieren mit dem Klerus als maßgebliche politische Institution und natürlich auch sozioökonomische. Und das war eben auch im Jahr 1954 war der Putsch gegen Mossadegh, oder? 54 ist richtig. War es eben auch so, dass die Mullahs einen Großteil jener Massen organisiert und mobilisiert hatten, die an jenem Tag und an jenen Tagen auf die Straße gingen, um gegen Mossadegh zu protestieren. Es war nämlich so, dass mit den üblichen Denunziationen, man unterstellt ihnen, ein Kommunist zu sein, ein Atheist, ein Ungläubiger und so weiter. Und das waren maßgebliche Mullahs, die inzwischen zum Teil nicht mehr am Leben sind, wie etwa Mustafa Kashani, die eine ganz zentrale Funktion bei diesem Putsch eingenommen haben. Also es ist eben absurd zu behaupten, diejenigen, die heute die Macht im Iran haben, sind ein Opfer imperialistischer Intrigen. Und das war eben auch so nach der Revolution 1979, das muss man auch sagen, dass ihm von westlichen Geheimdiensten, etwa von der CIA, die Daten über ausgehändigt worden sind, wer Mitglied bei einer kommunistischen Partei der verschiedenen Fraktionen, Tudeh und wen es da noch gab, war, um diese Genossenparteimitglieder zu verfolgen, auch wenn ein großer Teil von denen selber auf Beschwichtigung gegenüber den Mullahs setzte. Es ist also durchaus historisch bis in die Gegenwart zu konstatieren, dass es eher vielmehr eine Stabilisierung des Regimes gab von außen, bei allen Konflikten. Deutschland natürlich vorneweg mit seiner sehr frühen ausgerufenen Politik des kritischen Dialoges, der bereits unter Klaus Klinke eingesetzt hat und der eben nicht so harmlos daherkam, wie es der Name suggeriert, der nämlich auch darin bestand, enger Austausch des Bundesnachrichtendienstes mit der iranischen Partnerorganisation. Zum Teil, es ist alles nicht ganz so bewiesen, aber es gibt da Ereignisse, die darauf hindeuten, dass es so war, dass dem iranischen Partnerdienst Informationen über Exil-Iranern ausgehändigt worden sind und ähnliches. Ein weiteres zentrales Element der Islamischen Revolution, der Islamischen Republik, ist deren Entgrenzung. Die Islamische Revolution 1979 brach eben nicht nur mit jedem Modernisierungsversprechen, anders als etwa die auf Rhetorik begrenzte panarabische Ideologie des Nasser-Regimes in Ägypten oder der Baath-Parteien in Syrien und Irak, verfolgten die Mullahs von Beginn an die Entgrenzung ihrer Herrschaft. So komme ich jetzt auch zum ersten Al-Quds-Tag im Jahr 1979, wo Ayatollah Khomeini sich und der Islamischen Revolution einer radikalen Selbstkritik unterzog. Wieder die Revolutionsgarden, also die berüchtigten Pastaran, von denen man heute sagen kann, dass sie ökonomisch eigentlich der entscheidendste Akteur des Regimes ist. Noch er selbst hätten die Revolution konsequent zu ihrem Ende geführt, so Ayatollah Khomeini 1979. Wenn doch, sie hätten jedes widersprechende Wort zum Verstummen gebracht, über jeden Dissidenten gerichtet und jede andere Partei als die ihrige zerschlagen. Wären sie konsequent revolutionär, so Khomeini in seiner Selbstkritik, existiere nur noch eine einzige Partei, nämlich, ich hatte es erwähnt, die Hezbollah, übersetzt die Partei Gottes. Der von Khomeini ausgerufene Al-Quds-Tag sollte das Ende aller Inkonsequenz markieren. Von nun an, so Khomeini weiter, folgen sie nur noch dem Imam Ali. In seinem Nachruf auf den ersten antizionistischen Tag zur Befreiung Al-Quds, am 17. August 1979 ganz genau gesagt, denunzierte Khomeini auch die Kurden als Verschwörer und Ungläubige, gleich folgend auf die Juden. Zitat Khomeini: Imam Ali zog sein Schwert gegen die Verschwörer. Es ist überliefert, dass er 700 Juden an einem einzigen Tag tötete. Auch der Imam der Muslime war rachsüchtig. Die Verschwörer sind Ungläubige, auch die Verschwörer in Kurdistan sind Ungläubige. Die antisemitische Aufladung der antikurdischen Propaganda verriet, das Regime fürchtet und hasst die Kurden als Abtrünnige in seinem aggressiven Heilsversprechen. Wenige Tage später begannen die Ayatollahs, natürlich vor allem als erstes die Revolutionsgarden, mit ihrem Feldzug gegen das abtrünnige Kurdistan. Selbst Kinder um die 13 Jahre wurden infolge der Fatwa Khomeinis gehängt als sogenannte politische Abtrünnige oder Dissidenten. Man muss eben konstatieren, dass die Revolution im Iran 1979 beides war. Es war zum einen natürlich eine revolutionäre Bewegung der Masse, war aber auch gleichzeitig eine despotische oder diktatorische Machtergreifung. Das heißt, es waren alle revolutionären Kräfte, die in jenen Jahren auf die Straße gingen, und das waren eben nicht ausschließlich Islamisten, wurden entweder zur Kollaboration gezwungen und man muss es mit Bedauern sagen, dass ein nicht geringer Teil der Linken dazu bereit war, aber eben auch nicht alle. Alle anderen wurden eben bereits in den frühesten Jahren zerquetscht. Zum einen die großen kurdischen Organisationen in der Region, zum anderen die großen linken Organisationen, natürlich auch die Reste des monarchistischen Regimes, die Volksmujahedin hatte ich erwähnt und andere, auch nicht organisierte. Der nächste große Feiertag des Regimes, und das sagt vieles bereits über den Zustand, über die Verfasstheit der Islamischen Republik aus, nach dem Tag der Befreiung Al-Quds, ist der 4. November, also eben jener Jahrestag der Geiselnahme in der US-amerikanischen Repräsentanz in der Hauptstadt, die 1979 begann. Jedes Jahr, wie auch immer Al-Quds-Tag, mobilisiert das Regime dann die letzten Getreuen. Man sieht dann irgendwie vorneweg laufen die Invaliden des irakischen Menschengemetzels, dahinter dann eben zwangsverpflichtete Schüler, Beamte und ähnliches, dann die theologischen Studenten und die Mullahs. Und das war dieses Jahr auch nicht anders. Nur dass von Jahr zu Jahr eigentlich der Anblick dieses Massenaufmarsches erbärmlicher wird. Also wenn man dann so ein bisschen die Regimeagenturen, Fast News und ähnliches durchforstet, die dann so ein eigenes Bilderarchiv hat, da erkennt man zum Teil, also es gibt da einige, die erkenne ich immer wieder so, wo ich denke, ich habe die noch gerade, so habe ich jetzt ein Déjà-vu, wo man immer so dieselben, also selben Gesichter sieht, so die mit denselben Plakaten. In der Großstadt, ich müsste jetzt lügen, wie viele Menschen in Teheran leben, aber es sind Millionen, viele Millionen. Und du siehst auf den Aufmärschen in vorderster Reihe immer dieselben Gesichter. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Abgeordneten oder irgendwelchen Generälen, die man natürlich dort sieht. Es sind irgendwelche Basitschis, irgendwelche uniformierte regimegetreue ältere Männer meistens, die man immer wieder sieht auf diesen Bildern. So. Was eigentlich bereits verrät, dass diese Millionenmärsche, die das Regime dann immer propagiert, wo sie sagen, es sind Millionen Menschen auf der Straße, Fiktion sind. Eine Fiktion, die aber durchaus hier in Europa geglaubt wird. Also es ist immer wieder erstaunlich, wie man denn, wenn man denn irgendwie so die kurzen Nachrichten bei Arte Journal, Tagesthemen, Tagesschau sieht, wo dann immer so ganz schuldlos irgendwie das Bildmaterial des Regimes 1:1 übernommen wird und wo man dann sagt, es sind wieder Millionen Menschen auf die Straße gegangen und es ging gegen Trump und es ging gegen US-Sanktionen und man hört dann im Hintergrund nur die Parolen tot Israel oder tot die USA. Wo man dann quasi das ummogelt in eine legitime Kritik US-amerikanischer Geopolitik und ähnliches. Und das war auch an diesem 4. November im vergangenen Jahr, also 2018, nicht anders. Natürlich sieht man nirgendwo, weder im Arte-Journal noch bei den Tagesthemen, etwa die Videos, die man denn aber über oppositionelle Kanäle zu sehen bekommt, wie etwa junge Schülerinnen, die während dieses Marsches gezwungen sind, mitzulatschen, auf die Parole Tod Amerika kontern, höre auf, Bullshit zu erzählen oder wo Studierende sich weigern, an der Universität über die auf den Eingängen aufgemalten israelischen oder US-amerikanischen Flaggen drüber zu latschen, sondern sich Mühe geben, irgendwie sich durchzuquetschen oder drüber zu springen. Solche Bilder sieht man natürlich nicht. Also es ist selbst dann, wenn man immer versucht, irgendwie ganz neutral zu sein und auch keine Parteinahme zu ergreifen für die Mullahs, man muss sich immer vor Augen führen, das, was man hier von ARD über ZDF bis andere sogenannte kritische Medien wie Arte sieht, was man aus dem Iran bekommt, ist meistens Material des Regimes. Das war während der... Super. Das war während des Aufstandes 2009 für einen kurzen Moment noch anders, wo man dann eben auch Korrespondenten von CNN und wie auch immer auf den Straßen gesehen hat, die Menschen interviewt haben und auch noch so ganz, wo die Menschen meistens auch so ganz unbekümmert irgendwie drauf losgeredet haben, so, weil sie dachten, okay, wir haben natürlich auch jemanden wie Mousavi, also der damalige Gegenkandidat zu Ahmadinejad, der auch mit dem Regime verbandelt ist, hinter dem wir quasi so ein bisschen geschützt sind, wo die Menschen ganz unbekümmert losgeredet haben und gesagt haben, wir sind irgendwie gegen diese Diktatur. Und nachdem einige Wochen später irgendwie fast alle Korrespondenten abreisen mussten aus dem Iran, wo es von einem Tag auf den anderen selbstverständlich war, dass man nur noch Bildmaterial von dem Regime gesendet hat, so, ohne irgendwie auch darauf hinzuweisen, dass wir nicht mehr selbst irgendwie dort Reporter vor Ort haben. Oder wenn wir Reporter vor Ort haben, ARD, ZDF hat noch jemand vor Ort, dass diese Person dann auch unter ständiger Überwachung steht. Wenige Tage nach diesem letzten Aufgebot am 4. November letzten vergangenen Jahres brachen in der südwestlichen Provinz Khuzestan, eines der Zentren der iranischen Ökonomie eben mit den größten Erdölressourcen, Massenproteste aus, die von den Stahlarbeitern in Awas und den Arbeitern der Zuckerrohrfabrik Haftape in Chush getragen wurden. Nahezu jeder ihrer Slogans ist vor allem auch eine schallende Ohrfeige für das penetrante Geraune deutscher Iran-Expertise. Etwa die Parole, unser Feind ist hier. Es ist eine Lüge, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Womit nichts anderes gesagt wird, als dass man sich dieser organisierten Krisenprojektion nach außen hin verweigert, dass man ganz genau weiß, dass diese Misere im Iran selbst begründet ist und begründet wird. Eine andere Parole, etwa Palästina, Syrien, das sind die Gründe unserer Misere, gemeint etwa also die Finanzierung der Hamas und die militärische Stabilisierung des Regimes Assads, die Milliarden verschlingen Jahr für Jahr. Oder etwa Rouhani, Regierung, Mafia, gratuliere zu eurer Ehe. Wieder und wieder wurde in Awas auch vor der Filiale der Nationalbank Mili protestiert, die in Hamburg noch eine Vertretung hat und auch, soviel ich weiß, in Frankfurt. Und die als Serviceinstitut der Armee der Wächter der Islamischen Revolution, also der Revolutionsgardisten der Fastaran, und ihrer ruchlosen Al-Quds-Brigade, so als die Auslandsbrigade der Pastoran, fungiert. Der von den Protestierenden gerufene Slogan Mutter der Korruption in Awas, hier bist du, spiegelt eben die Einsicht in ein islamo-mafiotisches Akkumulationsregime, in dem ein wesentlicher Teil des Finanzwesens, des Exports und Imports längst unter Kontrolle der militaristischen Revolutionsgarde getreten ist. Das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Wenn jetzt so hier ganz unbekümmert und unschuldig gesprochen wird von Wandel durch Handel und wir müssen an dem Iran-Abkommen festhalten, wir müssen, wie es vorhin ein Linkspolitiker gesagt hat mit Klaus Ernst, wir müssen alles dafür tun, etwa die Sparkassen dazu animieren, das Iran-Geschäft weiter abzuwickeln. Iran-Geschäft heißt vor allem nicht, dass die Menschen dort Medikamente bekommen und ähnliches, das wäre ihnen natürlich zu wünschen. Iran-Geschäft heißt vor allem immer Geschäft mit den Revolutionsgarden, weil die sind der entscheidende Akteur im Iran. Die sind bei fast jedem Geschäft involviert, selbst wenn das irgendwie nur um den Import von Pistazien geht oder ähnliches. Die Ökonomie im Iran ist so weitgehend die einer Mafia, dass man nicht mehr sagen kann, es geht da jetzt um dass man irgendwelche ehrbaren Kaufleute schützt, Geschäfte weiter mit Europa abzuwickeln. Geschäfte mit dem Iran heißt in 99% der Fälle Geschäfte mit dem Regime. Und eben auch eine Stabilisierung dieser Finanzierung ihrer aggressiven Politik in Syrien, dem Jemen, dem Irak und natürlich gegenüber der eigenen Bevölkerung selbst. Hast du immer die Zeit im Auge? Nee. Nee. Es ist aber nicht eben das einzig, das Aasgeiern auf ein gesteigertes Auftragsvolumen für die heimische deutsche Industrie, welches die Kumpanei anreizt. Man muss sagen, vor 1979 war der Iran außerhalb Europas der zweitgrößte Markt für die deutsche Industrie nach den USA. Natürlich auch durch diese ganzen Industrialisierung, Modernisierungsprojekte des Schahs. Und wo man eben auch aus traditioneller Verbundenheit immer auf deutsche Industrieprodukte gesetzt hat. Das brach natürlich nach der Revolution ein wenig ein, hat sich dann über die Jahre immer wieder stabilisiert, dass Deutschland eigentlich mehr oder weniger später auch in Konkurrenz mit China und Korea und Japan der wichtigste Handelspartner des Irans geblieben ist. Aber es ist eben nicht nur dieses Aasgeiern. Es ist der deutsche Blick auf die Katastrophen, die jenseits des europäischen Toten Meeres Trümmer auf Trümmer häufen. Und der Blick des Friedhofsverwalters als ein solcher zu charakterisieren wäre. Seit die auf Vertragspapier zur Geltung gebrachte iranische Erpressung, und anders kann man das Iran-Abkommen nicht benennen, nämlich Reduzierung der Urananreicherung gegen Business als Finanzierungsgarantie für die islamistische Aggression etwa in Syrien. Von den US-Amerikanern nicht mehr mitgetragen wird, beschwört man in Europa einen, Zitat, historischen Fehler. Und ich muss jetzt nicht aufführen, wer der Autor dieses Zitates ist. Man kann das, oder man konnte es in jeden Tagen in so gut wie jeder deutschen großen Zeitung lesen. Während also im Iran bei den Straßenprotesten das Ende der Islamischen Republik eingefordert wird, erhebt Heiko Maas, der deutsche Außenminister, den, Zitat, Erhalt der Zahlungskanäle zur Priorität des europäischen Krisenmanagements. Für die Islamische Republik Iran kreierten so Deutsche, Franzosen und Briten ein eigenes Zahlungssystem, das das Business mit den Schlechtern über ein sogenanntes Clearinghouse jenseits der internationalen Finanzmärkte ermöglichen soll. Dieser Vorschuss sei, so die beteiligten Minister, ein Akt europäischer Souveränität. Es ist jetzt für mich ehrlich gesagt schwer zu beurteilen, ob jetzt Klaus Ernst recht hat, der Bundesregierung vorwirft, sie sei quasi Landesverräter, weil sie nicht Seite an Seite mit dem iranischen Regime gegen die USA auftreten. Oder ob jetzt nun Heiko Maas recht hat, indem er sagt, sie tun alles, um dieses Iran-Abkommen zu retten und dies eben auch ein Akt europäischer Souveränität sei. Ich kann das nicht sagen, ob alles getan wird. Ich hoffe nicht, dass die Sparkasse, wo ich irgendwie Kunde bin, bald die Geschäfte mit den Revolutionsgarn abwickelt, wie es Klaus Ernst gern hätte. Ich weiß auch nicht, ob das überhaupt technisch möglich wäre. Es ist auch nicht entscheidend. Entscheidend ist eben, dass wenn man, ich habe einen Blick geworfen auf die großen zentralen wesentlichen Medien, wie auch jetzt auf die Politik, dass Tag für Tag eine Verharmlosung, keine Parteinahme, das würde ich nicht sagen, eine Verharmlosung dieses Regimes geschieht. Etwa im Deutschlandfunk, wo es als Expertise gilt, wenn Michael Lüders, und daher würde ich mich ein bisschen dagegen scheuen, Iran-Experte genannt zu werden, das bin ich nicht. Ich glaube, für mich ist das Entscheidende das Interesse und die Empathie für das, was dort passiert. Jemand anderes, der sich selber als Iran-Experte sieht, wie Michael Lüders, ein sehr renommierter Buchautor, der sein Geld damit verdient, unter anderem Bücher über den Iran zu schreiben, aber auch in große deutsche, arabische, Mittelost-Lobbyverbände aktiv ist, also Wirtschaftsverbände. Wenn dieser Michael Lüders eben orakelt, dass es Massenaufstände im Iran, Zitat, wahrscheinlich nicht geben wird. Und dies tut just in jenem Moment, wo im Sommer vergangenen Jahres in den größten iranischen Städten, das war wieder so eine Welle nach den großen Protesten, während des Jahreswechsels 2017-2018, also in den größten Städten, Shiraz, Isfahan, Teheran, Karaj, andere Städte, der Iran von schweren Straßenprotesten erschüttert wird. Es ist also hier in Deutschland möglich, dass jemand Iran-Experte genannt wird, der im selben Moment, wo im Iran wirklich 10.000 Menschen auf die Straße gehen und die gehen das unter Lebensgefahr, behaupten kann, es wird keine Aufstände geben. Müllers begründet das eben, dass Iraner sich eher hinter das Regime scheren, als quasi ja als Fußtruppen Trumps zu agieren. Und er verschweigt damit konsequent, dass seit Monaten und während der verschiedensten Proteste, etwa während des wilden Streiks in der Stahlindustrie in der Abbas, den ich erwähnt hatte, während der Wasserproteste oder Wasserrevolten in Apadan und anderen Städten, wo gegen das katastrophale Wassermanagement des Regimes protestiert wird, bei Protesten etwa gegen die schwindenden Pensionen in Teheran, in der Hauptstadt und ähnliches, immer wieder eine Parole auch zu hören ist, ich hatte die Parole zitiert, unser Feind ist hier, es ist eine Lüge, wenn sie sagen, unser Feind ist Amerika. Damit ist überhaupt keine Aussage getroffen, irgendwie als Parteiname für die US-amerikanische Geopolitik. Ich hatte es vorhin anklingen lassen, ich bin durchaus kritisch der gegenüber, alleine aufgrund der Allianz mit Saudi-Arabien. Was ich jetzt auch nicht moralisieren kann, weil die Solidarität oder Verbrüderung von Staaten gilt meistens anderen Staaten oder Regimen oder Kräften, die prospektiv Staatsrang werden können und eben nicht Menschen wie im Iran, die um ihre individuelle Freiheit ringen. Diese Parole meint vor allem, wir haben es satt, herzuhalten für dieses Regime, was von Beginn an eigentlich nur dadurch existieren kann, dass es aggressiv nach außen stochert und innen selbst eigentlich alles zerstört hat, was vorher an, wenn auch beschädigter Freiheit im Iran existiert hat. Lüders aber meint zu wissen, dass die Krise, die ökonomische wie die politische, eine Intrige von außen sei. Dabei beschwört er notorisch seine vorgebliche Neutralität. Zitat, egal was man nun von dem Regime in Teheran hält oder nicht, Zitat Ende. Es ist eben nicht egal, was man von diesem Regime hält. Wer angesichts eines Regimes, was erstens anderen Staaten offen mit der Vernichtung droht, was zweitens seine eigene Bevölkerung brutalst unterdrückt, sagt, es ist egal, was man von diesem Regime hält, der offenbart damit nur seine eigene Empathielosigkeit, oder ich würde auch weitergehen, seine eigene Unfähigkeit, Empathie zu zeigen. Er verrät damit aber auch gleichzeitig den Kern der deutsch-europäischen Kollaboration mit dem Regime im Iran, nämlich eben die absolute Gleichgültigkeit gegenüber dem, was dort passiert. Und das wird auch deutlich in den Worten von Klaus Ernst, den ich eingangs zitiert habe, der überhaupt nicht von den Menschen spricht, der immer nur davon spricht, so, wir waren keine Kolonie, wir wollen auch keine Kolonie der USA werden, wir machen unsere eigene Außenpolitik, und dazu gehört eben auch die Kumpanei mit Diktatoren. Das können alle anderen natürlich auch gut, das kann auch Trump, so, darum geht es jetzt nicht bei dieser Frage. Aber dieser fast autistische Selbstbezug ist sehr auffallend, wenn man deutsche Politiker vom Iran sprechen hört. In Wahrheit, und das wird eben deutlich bei solchen Slogans und Parolen, die ich eben zitiert hatte, ist das mafiotisch-klerikal-faschistische Regime im Iran, das sich als Republik tarnt, die Krise selbst. Und es lebt von Beginn an, also seit dem Revolutionsjahr, von dieser Krise. Fabriken sowie Export und Import sind längst unter Kontrolle der Revolutionsgarden. Und diese Rechtsform dieses militärisch-industriellen Komplexes ist die der Miliz. Das sieht man sehr deutlich, dass etwa die Außenpolitik des Irans auch, wenn man ganz konkret hinschaut, also ich spreche jetzt nicht von der Diplomatie, gegenüber den Europäern können sie eben nur Diplomatie fahren, aber wenn sie ganz konkret Außenpolitik machen, in etwa in ihren Nachbarländern, im Irak, in Syrien, woanders, besteht sie vor allem darin, in ganz unverfrorener Aggressivität, Militarisierung, Eskalation. In Syrien gibt es Dutzende von schiitischen Milizen, die auf Seiten Bashar al-Assads, also des Regimes, kämpfen. Seit Beginn an des Bürgerkrieges in Syrien. Und diese schiitischen Milizen bestehen nicht aus syrischen Schiiten. In Syrien leben so gut wie keine Schiiten. Also es gibt eine schiitische Minderheit, aber die ist wirklich nicht sehr viel größer oder fast noch kleiner als die christliche Minderheit in Syrien. Es sind afghanische Schiiten, pakistanische, Bei den afghanischen Schiiten muss man sagen, es sind häufig Flüchtlinge, die in den Iran gekommen sind und dort unter den erbärmlichsten rassistischen Zuständen leben und die häufig angeworben werden mit dem Versprechen, dass sie denn etwa eine iranische Staatsangehörigkeit bekommen oder dass ihre Schwester oder ihr Bruder studieren können, ähnliches. Es sind jemenitische Schiiten und vor allem irakische und libanesische. Ähnliches im Irak. Und auffallend und erschreckend, und das bekam man hier auch nicht wirklich mit in der deutschen Iran-Berichterstattung, ist in den letzten Wochen eine Rückbewegung zu beobachten, dass das iranische Regime diese schiitische Milizen in den Iran holt. Es gab vor 2-3 Wochen, ich habe nicht das beste Zeitgefühl, eine ganz starke Überschwemmungen in fast allen großen, fast allen iranischen Provinzen. Manche waren stärker, manche weniger stark betroffen. Und vor allem, das hat sich das Regime jetzt nicht ausgedacht, waren die Provinzen betroffen entlang zur irakischen Grenze, wo seit Wochen eben, ich hatte Khuzestan erwähnt, Proteste und Aufstände geschehen. Und das Regime hat eben unter dem Vorwand, dass diese Milizen bei der Flutbekämpfung helfen, irakische Hezbollah-Milizen, libanesische und afghanische in diese Provinzen nach Luristan und Khuzestan hineingeholt, sie dort stationiert. Und es ist ganz offensichtlich, und ein ranghoher Kommandeur der Revolutionsgardisten hat das auch ganz offen ausgesprochen, dass das Regime bereit sein wird, bei Aufständen diese Milizen einzusetzen. Weil man selbst sich auch nicht mehr ganz so sicher sein kann, wie regimeloyal nun weite Teile auch der uniformierten Iraner sind. Es gibt eben auch eine offizielle iranische Armee neben den Revolutionsgardisten. Und man muss auch nicht immer davon ausgehen, dass jeder Basiji hundertprozentig ein Regime, also hundertprozentig ideologisch regimetreu ist. Für viele ist das eben auch eine Möglichkeit, ökonomisch zu überleben. Und es gab etwa während der großen Proteste 2017, 2018 im Jahreswechsel auch so Kampagnen, wo Basijis und Revolutionsgardisten ihre Milizausweise verbrannt haben. Die notorische Phrase, also egal, was man nun von dem Regime in Teheran hält oder nicht, heißt eben nichts anderes als organisierte Beschwichtigung gegenüber diesem islamofaschistischen Souverän, dessen zentraler Staatszweck eben mit Anbeginn der Islamischen Republik 79 zum einen die Vernichtung Israels ist, zum anderen, Rumänien hat das ganz offen ausgesprochen, die Uniformierung der Iraner zu einer einzigen Partei Allahs. Dass die Islamische Republik darin gescheitert ist, also in der Uniformierung aller Iraner zu einer einzigen Partei, liegt zweifellos nicht an dem kritischen Dialog, den die Deutschen so stur propagieren und der nie anderes war als der unbändige Narzissmus des ehrlichen Maklers. Als etwa im vergangenen Winter, als im Jahreswechsel 2017-2018 etwa die Protestierende im Iran eine ganze Woche in fast allen Provinzen der Repression widerstanden, Tag für Tag über nahezu alle Provinzen verteilt, beäugte man hier zugegen die Proteste mit Argwohn. Die AfD etwa, oder ein Abgeordneter der AfD äußerte etwa, wir wollen ein stabiles Mullah-Regime, bloß keine weitere Destabilisierung, sonst stehen uns morgen die ganzen Iraner vor der Tür. Man raunte auch in ganz seriösen Zeitungen wie die Süddeutsche Zeitung, dass keiner so genau wisse, wer eben die Protestierenden seien, und scheute etwa das Gerücht, dass diese Proteste eine Rache der RS-Konservativen am Staatspräsidenten Hassan Rouhani seien. Also an jedem, den man in Deutschland immer als so die als das milde Antlitz, das mild lächelnde Antlitz des Irans oder als ja den Reformer vermarktet. Eine Parole, die man auch in den vergangenen Tagen, es gab wieder so zwischendurch einige Proteste in Iran, da hörte man diese Parole wieder, man hörte sie eben auch in jener Woche der Massenproteste im Iran, war: Erzkonservative Reformisten, eure Zeit ist vorbei oder eure Intrige ist vorbei. Ich weiß nicht, wie man es hundertprozentig exakt zu übersetzen hat. Womit man eben nichts anderes sagt, dieses europäische, dieser europäische Kniff zu sagen, da haben wir die Reformer und wenn wir die Reformer jetzt alleine lassen, so, dann übernehmen die Erzkonservativen und den Menschen im Iran geht das noch schlechter. Dieser europäische Kniff offenbart entweder völlige Ahnungslosigkeit von den Zuständen oder den Verhältnissen in politischen Konstellationen im Iran oder ist bloße Lüge oder Fassade der Kollaboration mit diesem Regime. Denn man konnte etwa während der Wahl Rouhanis, der Iran hält weiteren Wahlen ab, die Kandidaten sind alle ausgewählt, beziehungsweise sie müssen das Einverständnis bekommen vom obersten Revolutionsführer. Es gibt weiterhin Wahlen. Das hat durchaus auch eine Funktion innerhalb des Regimes. Denn auch selbst eine Diktatur muss sich irgendwie legitimieren, nach außen hin zumindest. Und seien es auch nur irgendwelche Prozentzahlen an Wahlbeteiligung, das Regime ist auch weiteren dann angewiesen. Das sieht man auch an anderen Regimen, wie etwa in der Türkei. Im Iran aber eher noch viel mehr, weil dort an der Urne eben auch keine organisierte Opposition antreten kann im Vergleich zur Türkei. Und das war da sehr auffallend und viele iranische Oppositionelle haben das zu der Zeit auch bereits gesagt, dass der Gegenkandidat zu Rouhani einer der erzkonservativsten war und auch einer der verhasstesten, nämlich ein Mann, der die Hauptverantwortung oder einer der Hauptverantwortlichen war während der Gefängnismassaker im Jahr 1988. Also jemand, von dem jeder Iraner wusste, außer er steht wirklich hundertprozentig hinter das Regime. Dieser Mann ist ein Bluthund. Und so wurde vielen Iranern eigentlich keine andere Möglichkeit gegeben, für Rouhani zu stimmen, um eben nicht auch noch das brutalste Antlitz des Regimes als Staatspräsident zu haben. Damit ist aber eben nicht gesagt, dass Rouhani nun das kleinere Übel wäre. Er war einer der Ersten, der während der Proteste im Jahreswechsel 2017-2018 eben gesagt hat, Gott sei Dank haben unsere Revolutionsgardisten diese Proteste niedergeschlagen. Er hat dann auch nebenbei gesagt, ja, es gibt auch einzelne Forderungen, die legitim sind, also so nach ökonomischer Verbesserung, aber das kann er natürlich auch direkt wieder in Anschlag bringen oder kann er direkt auch vereinnahmen, indem er sagt, ja, wir müssen an dem Iran-Abkommen weiterhalten, an dem Handel mit Europa etc. Kurzer Blick, damit ich. 20:30 Uhr. Ja. Habe ich noch nicht über ausgereizt, oder? 75 Minuten ungefähr. Okay. Ja, dann belästige ich euch noch ein bisschen weiter. Also es war wirklich, wie gesagt, erstaunlich, wie man, wie diese Wahrnehmung der ersten großen Protestwelle war. Es gab in der Süddeutschen ein Interview mit, ich habe den Namen jetzt vergessen, mit einem sehr offensichtlichen Regime-Lobbyisten, der hier selbst im Deutschen auch an einer Universität lehrt und der Sohn ist von Sadek, der Name ist jetzt nicht so wichtig, wo er eben auch dieses Argument in Anschlag bringt, zu sagen, ja, eigentlich wissen wir ja nicht, wer das ist, wer da auf der Straße ist, sondern es könnten ja auch irgendwelche bezahlten Rowdies sein, die von den Ultrakonservativen bezahlt werden und dort Ärger machen. Und was wir jetzt machen müssen, ist, stellt euch hinter Rouhani, so, stellt euch gegen die Proteste. Das verspricht dem Iran Stabilität und das fördert dann eben quasi auch die sogenannten moderaten Kräfte. Nirgendwo konnte man eben etwas hören von dieser Parole, die etwa in der Teheraner Universität gerufen worden ist, eben konservative Reformisten, euer Spiel ist aus. Also man entmündigt die Menschen eigentlich dort vor Ort, die ganz genau wissen, dass Rouhani ohne die Ultrakonservativen überhaupt nicht funktionieren kann. So, das ist quasi so, wie sagt man so schön, die eine Seite der Medaille ist. Diese Emanzipation der oppositionellen Iran von diesen sogenannten Reformern hat durchaus seine Zeit gebraucht. Es gab eben 2009 bereits Riesenproteste im Iran, nachdem Ahmadinejad zum Präsidenten gewählt worden ist gegen Mousavi, wo ein großer Teil, selbst der Stadtvater, also der Bürgermeister Teherans, hat vorhin von 3 Millionen Menschen alleine in Teheran auf der Straße gesprochen, wo man von Beginn an reformistische Slogans hatte, aber eben auch radikale Parolen. Es gibt da so ganz amüsante Videos, wo man hört, wie Menschen rufen, Tod der Herrschaft der Rechtsgelehrten, also des Systems der Mullahs als Stellvertreter des sogenannten 12. Imams, also so das okkulte Hauptelement des schiitischen Glaubens, sodass ein 12. verschwundener Imam irgendwann zurückkehrt als Mahdi und dass die Rechtsgelehrten quasi in Stellvertretung dieses Mahdis fungieren. Und gleichzeitig hört man Menschen, die eine Parole rufen wie Allah ist groß, Allahu Akbar. Also es gab von Beginn an während dieser Proteste bereits diese Kämpfe innerhalb der Protestbewegung zwischen Reformern und Radikalen, kann man sagen. Erstaunlich war aber auch, dass von Beginn an eigentlich die zentralen Mobilisierungselemente des Regimes gesprengt worden sind. Also nach den ersten Tagen war es meistens so, dass man alleine aufgrund der Repression, und die Menschen müssen ja auch irgendwie weiter existieren und ihrer Arbeit nachgehen, dass immer nach einigen Wochen die Proteste wieder stärker wurden, hochköchelten, und dass es häufig eben geschah an jenen Tagen, die für das Regime eigentlich wesentlich sind zur Mobilisierung. Etwa dem Al-Quds-Tag, dieser Al-Quds-Tag fiel 2009 auf den 18. September, wo eben dann auch in vorderster Reihe die sogenannten Reformer marschieren wollten, also Karoubi, wie auch Mousavi haben gesagt, so wir marschieren in erster Reihe. Aber die Menschen im Iran, die eben zuvor auch in Grün oder nicht in Grün auf die Straße gegangen sind, Grün war eben zu der Zeit die symbolische Farbe dieser Protestbewegung, haben eben nicht das gerufen, was Karoubi oder Mousavi gerne gehört hätte. Also wenn durch die Lautsprecher der Regimeinpeitscher dröhnte, Tod Israel oder Tod Amerika, dröhnt ihnen ja entgegen. Es gibt da Dutzendes an Videomaterial, was man leider hier auch nicht in der Tagesschau oder bei den Tagesthemen sehen konnte, wo die Menschen entgegenbrüllten, Tod Russie, also Tod Russlands, Tod Chinas, also jene beiden Staaten, die als erstes Ahmadinejad als Präsidenten anerkannt hatten und gratuliert hatten, oder etwa die Parole Putin, Chavez, der damalige Staatschef Venezuelas, Nasrallah, also der Chef der libanesischen Hezbollah, ihr seid die wahren Feinde des Irans. Oder eben eine Parole, die bis heute existiert, weder Gaza, stellvertretend für die Hamas, noch der Libanon, stellvertretend für die Hezbollah, unser Leben dem Iran. Also es wurde auch bereits 2009 bei den Protesten, die im Nachhinein immer so ein bisschen als reformistisch denunziert werden, wurden diese zentralen Mobilisierungselemente des Regimes gekontert. Und eben nicht nur von Einzelnen, sondern wirklich von vielen. Diese Proteste wurden irgendwann zerdrückt, muss man sagen. Es gab ja so durchaus die eine oder andere Sympathie, auch im Westen, etwa bei den Grünen und ähnliches, weil diese Massenproteste auch durchaus ja so kulturindustriellen Charme hatte, in Grün und dann mit der hübschen Erneda als blutiges Opfer des Regimes. Aber ich hatte es vorhin erzählt, sobald irgendwie die Berichterstattung kaum noch möglich war, griff man eben eiskalt auf das Propagandamaterial des Regimes zurück. Die Proteste verstummten irgendwann. Tausende von Menschen waren inhaftiert, es gab Hinrichtungen und Ähnliches. Es war dann einige Zeit ein bisschen ruhiger, bis dann 2011, als der sogenannte arabische Frühling ausbrach, es im Februar, März wieder zu größeren Protesten im Iran gab, auch mit sehr vielsagenden Parolen, wie etwa, ich muss ganz kurz das Zitat heraussuchen, Mubarak, also der ägyptische Staatschef, der in jener Zeit gestürzt worden ist, Ben Ali, der tunesische, nun folgt Sheikh Ali, also gemeint war der oberste Revolutionsführer Khamenei. Oder etwa in Kairo und Teheran tut den Despoten, oder nicht Gaza, nicht der Libanon, es sind Tunesien, Ägypten und der Iran. Die Proteste also während des Jahreswechsels 2017-2018 kamen eben nicht aus dem Nix, wie es häufig dann eben gesagt wird. Es gab immer wieder, wenn sich die Möglichkeit ergab, solche Proteste. Was viel augenfälliger war über die Jahre, war noch, dass der Iran als die Islamische Republik als der entscheidende Propagandist dieses Opfermythos, wir arme Muslime werden vom Westen unterdrückt, dass bei allen großen Protesten, etwa gegen die dänischen Mohammed-Karikaturen und ähnliches, es etwa im Libanon, im Südlibanon, wo die libanesische Hisbollah quasi als iranischer Satellit fungiert, zu Massenprotesten kam, aber nie im Iran. Also es gab immer so kleine Protestaktionen, staatlich inszeniert von dem Regime, etwa vor der britischen Repräsentanz oder woanders. Aber die Iraner selbst sind nie in großer Anzahl auf die Straße gegangen, eben etwa gegen die sogenannten Mohammed-Karikaturen oder ähnliches. Das Regime weiß also selbst, es kann durchaus im Libanon oder anderswo Massen mobilisieren. Im Iran selbst ist es ihnen nicht möglich. Oder wenn sie Massen mobilisieren, dann wirklich so als letztes Aufgebot. Eben wie bei den Jahrestagen, wo dann Schüler gezwungen werden, mit zu demonstrieren. Wo man eben aber auch als Regime aufpassen muss, weil man nicht möchte, dass diese Regimeaufmärsche dann quasi vereinnahmt werden oder übernommen werden, wie es eben 2009 zum Teil passiert ist. Und in dieser Situation, den Iran von Europa aus quasi nur als den Stabilitätsfaktor zu beschwören, oder selbst dann, wenn man eingesteht, also während der Bundestagsdebatte, aus der ich eingangs zitiert habe, wird durchaus auch von der FDP und so gesagt, dass der Iran destabilisierende Momente aufweist, etwa in Syrien, wo man aber im selben Moment immer wieder sagt, der Iran ist zu groß und wir müssen irgendwie mit dem Regime ein Auskommen finden. Wo man angesichts etwa der Massenproteste im Irak im vergangenen Jahr, im Südirak, also im schiitischen Irak, wo etwa das iranische Konsulat in Basra angegriffen worden ist, wo die Flagge der Islamischen Republik verbrannt worden ist, dass man angesichts solcher Bilder überhaupt noch an die Stabilität dieses Regimes in Europa glaubt, ist entweder ein ungeglaubter Glaube oder es ist wirklich perfide und höchster Verrat an die Menschen im Iran selbst.